Lob und Tadel, der Podcast für Bildung und Gesellschaft. Also mein Name ist Markus Kupferblum und ich bin Regisseur, Clown und Autor und arbeite freiberuflich in Wien und anderswo. Der Schrei oder das Schreien? Ja, das Schreien im Theater hat natürlich eine ganz lange Tradition. Zunächst mal auf der Bühne. Man hat ja nach dem Krieg, nachdem Österreich den Zweiten Weltkrieg verloren hatte, das Bedürfnis, die Helden auf der Bühne zu sehen. Das ist immer so, wenn eine Gesellschaft verwundet ist durch einen verlorenen Krieg, versucht sie, die großen Heldenbilder zu projizieren auf die dramatische Kunst. Es ist auch kein Zufall, dass in Amerika nach dem verlorenen Vietnamkrieg die Conan und die Filme von Arnold Schwarzenegger das große Furore gemacht hatten oder Sylvester Stallone. Also das war die Kompensation der Bevölkerung für das verlorene Heldentum. Und der Klaus Develeit, den ich ja sehr schätze, dieser Sozialwissenschaftler von der Universität Freiburg, der sagt, ein Land führt so lang Krieg, bis er ihn gewonnen hat, und hat gesagt, Amerika hat den Vietnamkrieg 1990 in Kuwait gewonnen. Und ich sage daraufhin, Österreich hat den Zweiten Weltkrieg 1978 in Cordoba gewonnen. Und seitdem ist die Gesellschaft in Österreich so reif, dass man nicht mehr diese Helden braucht auf der Bühne, sondern man kann jetzt Hamlet viel brüchiger darstellen als noch in den 50er Jahren. Und damit geht natürlich auch einher der Verlust des Schreins, weil man hat früher ja die Helden so interpretiert, dass sie sagen, sein oder nicht sein. Jetzt kann man natürlich sagen, sein oder nicht sein. Das ist hier die Frage. Und man kann viel mehr Zweifel, viel brüchiger sein auf der Bühne, als das noch in den 50er Jahren erträglich gewesen wäre. Man hätte jemanden von der Bühne gejagt, wenn er Schwäche gezeigt hätte. Und jetzt sind wir natürlich auch durch den Film, dadurch, dass jeder einen Fernseher zu Hause hat, man ist so geprägt von der Ästhetik des Films, wo man eben in normaler Lautstärke sprechen kann, weil man ja, wie wir auch jetzt hier ein Mikrofon haben, da hat sich auch natürlich die Ästhetik des Theaters sehr verändert. Aber es geht vor allem eben um die Brüchigkeit der Helden, die heute möglich ist und früher nicht. Ich sehe jetzt oder höre jetzt, dass wir dieses Schreien wirklich aufspalten müssen in das Verb Schreien im Theater und der Schrei, ja? Ja, ich habe natürlich an das Schreien jetzt eher gedacht. Und das Schreien, und jetzt gibt's seit einiger Zeit, gerade aus Deutschland kommen, wieder ein Theater, das ich immer nenne, das Kasernenhof-Theater, wo die Regisseure und Schauspieler Lautstärke mit Intensität verwechseln. Und das finde ich auch wahnsinnig schade, dass man nicht mehr vertraut auf die Intensität eines Gefühls oder auch auf die Intensität der poetischen Sprache, sondern wo man glaubt, wenn man intensiv sein will und ein junges Publikum begeistern will, muss man brüllen. Sie sagen, ich liebe dich! Ja? Und das ist dann soll intensiver sein, als wenn man das wirklich einmal poetisch macht und sagt, ich liebe dich. Das ist eine ganz andere Form der Kommunikation, oder wo man einen Schmerz hinausbrüllt in die Welt, oder ob man ihn einfach poetisch formuliert. Und oft wird das dann halt einfach so gemacht, dass man die poetische Sprache von Kleist nimmt und die dann einfach rausbrüllt, damit man eine Intensität herstellt. Und da finde ich, das ist in Wirklichkeit ein ganz grobes Misstrauen der Regisseure dem Autor gegenüber und auch der Sprache. Und was ist Intensität jetzt? Die Intensität ist die Kraft eines Gefühls und auch die Möglichkeit, das Handwerk, wenn du so willst, ein Publikum in einen Gefühlszustand zu versetzen, der so authentisch ist, dass das Publikum selber, jeder einzelne Zuschauer, das Gefühl hat, man spricht genau von ihm. Und dass jeder Zuschauer etwas, ein Gedächtnis daran hat, dass etwas erweckt wird in ihm, was er bereits kennt. Dass er weiß, wie das ist, wenn man sagt, sein oder nicht sein, dieser Zweifel über die Existenz. Oder wenn man sagt, ich liebe dich, die Frage einer Zuwendung zu einer anderen Person, die Frage der Nähe und so weiter. Dass bei einem Zuschauer das erweckt wird, was sehr viel mit ihm selber zu tun hat. Dann kann man von Intensität sprechen auf der Bühne. Und das können wir im Theater fast besser als im Film, weil wir ja tatsächlich vor den Leuten stehen. Und ein lebender Mensch hat immer eine größere Kraft, eine größere Strahlkraft als ein projizierter Mensch. Aber da ist zum Beispiel der Schrei jetzt eigentlich so gesehen das billigste Mittel, das ich bei mir habe als Schauspieler, um diese direkte Ansprache zum Publikum, zu dieser einen Person zu erreichen, weil durch einen Schrei ist eigentlich jeder betroffen. Natürlich, weil es gibt diese ganz, ganz archaischen Ausdrücke, wie das Brüllen eines Löwen. Der braucht auch nicht intellektuell erklären, weißt du was, ich fress dich jetzt, sondern mit einem Brüller hat man das sehr gut verstanden. Das fährt einen in den letzten Knochen, wenn man schon mal live vor einem Löwen gestanden ist, der nicht im Käfig ist. Das hat man verstanden, das glaube mir das. Und genauso bei einem Schrei, wenn jemand wirklich aus Verzweiflung einen Schrei tut, es gibt einen ganz berühmten Schrei übrigens, das hat man früher bei den Aufnahmeprüfungen in den Schauspielschulen immer verlangt, von der Lucie, von Dantons Tod, von Georg Büchner, wenn der Danton guillotiniert wird, sitzt die Lucille daneben und schreit. Und dieser marktdurchdringende Schrei ihres Schmerzes wurde so zu einer Allegorie der Schauspielkunst. Und wenn du als weibliche Schauspielerin einen ganz intensiven Schrei produzieren konntest, der diesen Schmerz beinhaltet, des Verlustes der politischen Utopie und natürlich auch der großen Liebe, das war schon sehr, sehr stark, wenn das in einem Schrei sitzen kann. Aber es gibt immer wieder diese archaischen Ausdrucksformen, wie Schrei, wie dieser Brüller von einem Löwen, wie das Weinen, wie das Lachen, das natürlich ganz klar kultur- und sprachübergreifend überall seine Gültigkeit hat. Was unterscheidet denn jetzt den Schrei der Verzweiflung oder des Schmerzes von einem Freudenschrei? Das ist eine musikalische Frage in Wirklichkeit. Also man kann das sicher, ein Musikwissenschaftler kann dir da sicher die Frequenzgänge dann erklären, aber ich glaube, dass die Intention hinter einem archaischen Ausdruck immer sehr, sehr wichtig ist. Und die Intention eines Schreis, wenn er aus Freude, wenn die Intention die Freude ist, dann hört sich das Schreien anders an. Das hat einen anderen Klang als der Schrei der Verzweiflung oder des Entsetzens oder auch des Schmerzes. Wie lernt man das Schreien? Mit Empathie. So wie Schauspiel überhaupt. Das ist die große Kunst der Empathie, des Einfühlungsvermögens. Muss ich da wirklich Schmerz spüren, dass ich Schmerz schreien kann? Nein, die zweite Ingredienz, die zweite Zutat ist die Fantasie. Also du musst nicht jemanden umbringen, um einen Mörder spielen zu können. Es reicht das Einfühlungsvermögen in einem Mörder und auch die Fantasie, wie du dir das vorstellst, dass ein Mörder sei. Aber diese allegorische Ebene brauchen wir, damit es Kunst ist. Sonst ist es Psychodrama. Lothar denkt. Psychodrama. Ich hätte mir gedacht, alles im Theater ist Psychodrama. Nein, das ist genau das Gegenteil. Es ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil ein Schauspieler, der jetzt zum Beispiel verliebt ist, da gibt es für mich als Regisseur und er steht auf der Bühne, da gibt es für mich nur ein Kriterium, ist es für mich glaubhaft, dass dieser Charakter verliebt ist. Aber ich würde nie fragen, du, bist du gerade verliebt oder wie kennst du das Gefühl oder so weiter. Da brauche ich eben das Handwerk, ich brauche die Empathie des Schauspielers und die Fantasie des Schauspielers, um mir einen verliebten jungen Mann darzustellen. Aber bei Psychodrama sage ich sofort nur, mir ist es egal, ob das jetzt glaubwürdig ist oder nicht, sondern ich sage, wie geht's dir, in wen bist du verliebt, warum klappt das nicht und so weiter und so weiter. Und da geht's nur um die Person des Spielenden und nicht um die Allegorie, die er darstellt. Das sind zwei ganz grundverschiedene Dinge. Ich glaube, da kenne ich die Begriffe nicht. ist Psychodrama, was erkennbar vorgespielt ist? Was ist Psychodrama? Ich kenne den Begriff eigentlich nur so ganz nebulos. Na, Psychodrama wurde erfunden von einem Herrn Moreno in den 20er Jahren in Wien, zufällig, also eigentlich in Bad Fürstlau. Und der hat viele Schauspieler um sich geschart, die arbeitslos waren zu der Zeit, und er hat Experimente mit denen gemacht und hat Situationen aus deren Privatleben nachgestellt, wo man einfach sagt, weißt du was, du bist jetzt mein Vater und ich spreche jetzt mit dir, als wärst du mein Vater, und wir setzen jetzt eine Situation am Mittagstisch am Sonntagmittag, und dann kommt eine Diskussion in Gange, und ich kann dich dann als meinem vermeintlichen Vater mit einem Problem konfrontieren, das ich tatsächlich habe. Und es kann dann jemand hinter mich stellen, es kann sich dann jemand hinter mich stellen, der mich sozusagen doppelt, der meine Sprache übernimmt, der plötzlich sagt, sag mal Papa, wieso hast du mich geschlagen letzten Mittwoch? Zum Beispiel, wenn ich mich in dieser Situation zum Beispiel nicht trauen würde, das dir als Stellvertreter zu sagen. Und dann kann auch jemand hinter dich kommen und der dann sagt, ja, weil so und so und so weiter. Also man kann immer gedoppelt werden. Das ist dann wie ein Rechtsanwalt sozusagen in Gefühlsfragen, der dann für dich das Wort ergreift, was sehr, sehr hilfreich sein kann und vor allem auch den Konflikt auf die Spitze treiben kann. Und die Zuseher dabei, die haben dann zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Das eine ist das sogenannte Sharing, das heißt zu sagen, weißt du was, ich kenne das auch. Da, wo du stehst, da bin ich auch gerade, oder da war ich vor 30 Jahren und habe dann das und das und das erlebt und habe das so und so und so für mich gelöst. Und das andere ist das Feedback, dass man dann sagt, du wirkst für mich so und so und so und so, und das könnte man so machen. Und das ist eine Therapieform, die heute noch praktiziert wird und die auch sehr massive Heilungserfolge hat, wenn man vorher und nachher sich in einer seriösen Therapie befindet. Aha, da dürfte dieser Begriff wahrscheinlich ein bisschen missbraucht werden im Alltag, so kenne ich, dass man wen vorwirft, dass wer psychodramatisch da handelt, so im Sinne von Krokodilstränen. Ach so, naja, gut, ja, das wird wahrscheinlich dann umgangssprachlich einfach falsch verwendet, aber es ist eine ganz anerkannte Therapieform, die nach wie vor praktiziert wird. Und die auch einen bestimmten Mechanismus hat, wo es auch sehr viel um Empathie geht, aber wie gesagt, es fehlt absolut und ganz bewusst die allegorische Ebene, die aber die Grundvoraussetzung fürs Theater als Kunstform ist. Jetzt sind wir im Theater. Wenn jetzt der Schauspieler etwas Intensives macht und eben schreit, rein handwerklich kriegt er das nicht zusammen. Er muss schon immer in diese Rolle schlüpfen. Genau. Und was du bezeichnest als in die Rolle schlüpfen, bezeichne ich ganz trocken Empathie und Fantasie. Das sind die beiden Ingredienzien für einen guten Schauspieler. Verliert man bei einem Schrei die Kontrolle? Als Schauspieler besser nicht, weil ein Schauspieler immer wieder auf einer Ebene die Kontrolle haben muss über das, was er tut. Das heißt, er muss sofort auch wieder aussteigen können. Und er muss auch wissen, jetzt fällt der brennende Lust darunter und hier ist das Publikum und so weiter. Und morgen muss ich in den Supermarkt. Also jeder Schauspieler hat sehr viele Ebenen, an die er gleichzeitig denkt. Also es ist nicht gut, wenn ein Schauspieler tatsächlich die Kontrolle verliert. Wenn man privat schreit, kommt das natürlich mitunter vor, dass man die Kontrolle verliert. Meiner Meinung nach ist es auch nicht besonders gut oder günstig oder zielführend, aber das ist dann eher so. Aber dann hat man eben nicht die allegorische Ebene. Ich glaube, die allegorische Ebene besteht darin, dass man eben die Kontrolle behält, gleichzeitig eben auch die Leichtigkeit. Und wenn man etwas mit einer Leichtigkeit vermittelt, dann ist das Publikum auch immer offen. Und wenn man die Leichtigkeit verliert, wenn es diese Schwere bekommt und diese Betroffenheit, dann verschließt sich ja das Publikum eher, also schützt sich davor. Deshalb gibt es in der Commedia dell'arte diese alte Regel, man muss das Publikum zuerst zum Lachen bringen, weil wenn das Publikum lacht, hat es keine Angst mehr. Und wenn das Publikum keine Angst mehr hat, dann öffnet es sich. Und wenn es sich öffnet, kann man mit der Message kommen. Aber wenn man jetzt schreit auf der Bühne, wenn ein richtiger Schrei ist und man hat das Gefühl, der Schauspieler verliert die Kontrolle, dann verschließt man sich natürlich. Dann hat man natürlich Angst, das Publikum, weil das natürlich Angst auslöst. Aber das ist dann nicht so, dass man die Leute das erste zum Lachen bringt, dann öffnen sie sich und dann zum Weinen, weil sie eben so gut erreichbar sind. Naja, es gibt Beispiele, wo das natürlich hervorragend funktioniert, von Roberto Benigni, Das Leben ist schön. Dieser Film zum Beispiel funktioniert ganz klassisch nach der Commedia-Regel. Da lacht man die erste Stunde und dann plötzlich kommt diese ganze KZ-Geschichte und das funktioniert hervorragend. Ich habe das in Deutschland gesehen und das ganze Kino hat geweint. Und das weint ja deshalb über die Fallhöhe, weil man eben zuerst lacht und auf eine ganz andere Ebene gebracht wird und dann gibt es diese große Fallhöhe ganz, ganz, ganz auf den Boden hinunter, auf die Realität der Konzentrationslager und der Tragik, was da damals passiert ist. Bei Schauspielschülern oder bei Schauspielern tun sich wahrscheinlich einige leichter, Schreien zu lernen und andere schwerer. Muss man das Schreien eigentlich überhaupt lernen? Das kann eigentlich, könnte ja eigentlich eh jeder können. Naja, es gibt ja noch andere handwerkliche Finessen eines Schauspielers, wie zum Beispiel die Stimm- und Sprechtechnik, die auch ganz wichtig ist. Wenn ein Schauspieler schreien muss, dann ist es besser, er schreit mit einer professionellen Technik, sonst würde er sich sehr schnell die Stimme runieren, dann würde das sehr auf Stimmbänder gehen und er wäre dann wahrscheinlich nicht fähig, wirklich 3 Stunden noch Wallenstein zu spielen oder so. Und das ist dann auch gut, wenn er ein Handwerk mitbringt und das wird ihm auf guten Schauspielschulen absolut beigebracht. Was ist das konkret? Das sind davor geschützt, nachher heiser zu sein. Was ist das professionelle Schreien? Was muss man da machen? Es geht darum, die Stimme, also am Stimmsitz zu arbeiten, im sogenannten, also dass die Stimme wirklich aus dem Körper kommt und nicht im Hals produziert wird, dass man wirklich über das Zwerchfell die Stimme bewegt, also die Luftmassen bewegt, die dann einfach die Stimmbänder zum Vibrieren bringen und dass man im Hals sehr, sehr locker bleibt und dass man wirklich mit den Zähnen und mit der Zunge artikuliert und nicht versucht, mit dem Kehlkopf zu sprechen, was die meisten Menschen im Privatleben tun, weil wir ja von klein auf lernen, sei nicht so laut, fall nicht auf und so weiter. Und das reduziert natürlich dann einfach auch die Strahlkraft der Stimme, weil man sich ja immer klein macht, akustisch. Und ich kann mir vorstellen, dass man den Schrei auch wirklich positionieren kann, also in die hintere linke Ecke schicken und dort fällt dann irgendwas um. Also das ist ja nichts Diffuses, so ein Schrei, oder? Gibt es da verschiedene Arten? Es gibt diffuse Schreie, aber es gibt natürlich den fokussierten Schrei. Und natürlich ist das auch ganz richtig erkannt. Also du musst mit der Stimme als guter Schauspieler immer fokussieren. Wenn du mit den Augen fokussierst, fokussierst du gleichzeitig auch mit der Stimme. Und das macht dann die sogenannte Bühnenpräsenz aus. Die Bühnenpräsenz entsteht durch die fokussierte Stimme, durch den fokussierten Blick und den klaren Gedanken, in welcher Situation du dich befindest. Wenn du nicht weißt, warum du auf der Bühne stehst, hast du keine Ausstrahlung. Wenn du ganz genau weißt, auch wenn du keinen Text hast, aber wenn du ganz genau weißt, warum du auf der Bühne stehst, hast du immer eine Bühnenpräsenz. Und das lernt man eben, dass man das auch vorher sieht. Also ich kenne mich im Theaterstück aus, ich habe das geprobt und gelernt und dann weiß ich, wo das hinkulminiert und damit kann ich den Schrei dann auch wirklich dann und dort hinsetzen, wo ich hin möchte. Genau, weil der Schrei immer nur dann stimmt, wenn er in der Situation authentisch passt. Und du musst genau wissen, in welcher Situation du bist und wann die Situation sich so zuspitzt, dass ein Wort nicht mehr ausreichen würde, sondern dass es nur mehr durch einen Schrei zu erzählen geht, was du erzählen möchtest. Wann lernt man das in der Schauspielausbildung? Den Schrei? Kommt es im 3. Semester? Also, oder wenn man erst im 7. fortgeschritten ist, der Schrei? Nein, es gibt kein Unterrichtsfach, der Schrei. Also das setzt sich zusammen. Es gibt in jeder guten Schauspielschule gibt's 3 Säulen. Die eine Säule ist der Körper, die zweite Säule ist die Stimme, die Sprache und die dritte Säule ist die Rollenarbeit. Und du wirst zuerst einmal, am Reinhardt-Seminar ist es so, du wirst vorbereitet, du hast im ersten Jahr nur Körperunterricht und eine Basisausbildung. Und dann Ensembleunterricht und im 2. Jahr erst beginnt der Rollenunterricht, wo du dann ganz konzentriert zunächst einmal an Monologen und dann an kleinen Szenen arbeitest, wo du dann wirklich ganz spezifisch in die Situation hinein fühlst, denkst, deine Fantasie trainierst, mit unterschiedlichen Situationen umzugehen. Und da kommt dann natürlich dann auch irgendwann der Moment wahrscheinlich, wo du mal schreist, also entweder als Schrei oder als lautes Sprechen. Das kommt dann in dieser Rollenarbeit und dann bist du aber mittlerweile schon so grundausgebildet, sowohl körperlich als auch sprachlich, stimmlich, dass du das tun kannst, ohne dir die Stimme zu ruinieren und auch so, dass der Körper gleichzeitig mitgeht, weil der Körper ja die ganz wichtige Grundlage ist für jede Figur. Muss der Schrei immer laut sein? Nein, es gibt natürlich auch die stummen Schreie, es gibt natürlich auch die Momente, wo einfach die Stimme versagt, wo du so entsetzt bist, dass du gar keinen Ton mehr rausbringst. Aber das ist, wie gesagt, immer deine Fantasie als Schauspieler, die dich dazu führt, bestimmte Ausdrucksformen zu machen. Also die sind selten aufgeschrieben, jetzt macht der Charakter einen stummen Schrei, bis auf diesen Lucille-Schrei, den wir schon erwähnt haben, wo der Büchner wirklich geschrieben hat, sie schreit, schreit marktdurchdringend. Aber normalerweise steht das nicht da. Aber es ist natürlich deine Fantasie als Schauspieler, deine Empathie als Schauspieler, die jetzt sagen kann, jetzt muss ich gerade schreien, weil es gibt kein adäquates Mittel zu reagieren. Und das ist immer reproduzierbar. Also das macht man nicht einmal so an diesem Abend und einmal so am anderen Abend. Im Idealfall ist das immer ganz genau gleich, weil du ja immer genau denselben Parcours deiner Gefühle durchlebst als Schauspieler. Allegorisch. Also du hast einen präzisen Gedanken, der dich durch diese ganze Rolle durchführt. Du weißt, und du lernst ja nicht den Text auswendig als Schauspieler, das ist ja eines dieser Missverständnisse, sondern du lernst die Situationen. Und du lernst, in welcher Situation bewege ich mich. Und natürlich sprichst du dann auch einen Text in dieser Situation, aber die Situation ist das, was du lernst. Und nicht die Worte, die damit einhergehen, sondern der Text sind nur die Meilensteine auf der großen, langen Straße der Gefühle. Und als Regisseur kannst du damit arbeiten, mit dieser... Als Regisseur muss ich das entziffern. Ich muss einmal schauen, welche Straße der Gefühle liegt zwischen diesen beiden Meilensteinen dieser Sätze. Und das ist eine Arbeit, die in der Oper zum Beispiel der Komponist macht. Der Komponist entziffert die Gefühle und was der Komponist in der Oper komponiert, sind die Gefühle. Und die Texte sind so wie im Theater auch die Meilensteine. Und bei Mozart ist es ganz klar, da sieht man immer die Motivation eines Charakters, die sind immer im Orchester. Und die Worte des Charakters sind meistens Taktik. Oder wir können sogar sagen Lügen. Wie der Peimann sagt, die Schauspieler lügen für die Wahrheit, wofür Politiker lügen, weiß ich nicht. Aber es sind die meisten Sätze eines Charakters in einem Theaterstück sind ja strategische Lügen sozusagen. Und im Theater haben wir diese Musik nicht, wir haben nicht das Orchester, wir haben nicht die musikalische Ebene. Das heißt, wir müssen selber als Regisseur diese Gefühlswelten entziffern. Wir müssen schauen, in welchem Gefühlsebene bewegt sich der Charakter. Was ist tatsächlich die Wahrheit, die hinter den Worten liegt. Und wenn du mit den Schauspielern arbeitest, wo dann auch ein Schrei drinnen ist, was ist da die Erfahrung? Die können das alle oder tun sie manche leichter, manche schwerer wahrscheinlich? Naja, es kommt auf den richtigen Gedanken an. Wenn ich sehe, ein Schauspieler tut sich schwer mit einem Schrei, dann denkt er falsch. Wenn das Stück gut ist. Ja, also ich muss ihn dann so weit bringen, dass er den richtigen Gedanken entwickelt, der ihn ganz logisch zu diesem Schrei führt. Und nur wenn dieser Schrei logisch ist, ist es ein gutes Stück. Und diese Logik muss ich mit dem Schauspieler entwickeln. Und es gibt Schauspieler, die können dann das von selber, nicht weil sie so großartig sind, sondern weil sie sich in diese Situation gut einfühlen können zum Beispiel. Und es gibt einfach Schauspieler, die großartig sein können, aber die können gerade mit dieser Situation nichts anfangen und die wissen nicht, warum soll ich da schreien. Dann muss ich im Dialog mit ihnen das einfach erarbeiten und sagen, wir müssen jetzt einen ganz klaren Gedanken finden, warum dieser Charakter da schreit. Und das ist das, was während einer Probe passiert. Und ich denke mir auch, das Aufbauen bis zum Schrei ist ja nur die halbe Geschichte. Wie lang braucht's denn, bis das wieder abgebaut ist? Da hat immer der Körper recht. Und wenn der Körper dann sagt, jetzt bin ich wieder bereit für den nächsten Satz oder für den nächsten Meilenstein, dann muss man so lange warten. Weil alles, was schneller ginge, würde das Publikum als unnatürlich empfinden und dann würde man sich denken oder empfinden, dass der entweder geisteskrank ist oder uns was vorspielt. Und dann würden wir die Empathie mit dem Charakter verlieren. Und wir können nur Empathie haben mit dem Charakter, wenn der Schauspieler die Empathie mit dem Charakter hat. Und wenn ich keine Empathie habe mit dem Charakter, also kein Einfühlungsvermögen zum Charakter, den ich auf der Bühne sehe, dann interessiert mich das Theaterstück nicht. oder der Film. Ich kann nur dann berührt sein von einer Geschichte, wenn mir der Hauptdarsteller wichtig ist, wenn ich empathische Gefühle für den empfinde. Wenn ich das nicht habe, dann ist mir das ganze Theaterstück wurscht. Und das ist ein ganz wichtiger Schlüssel für einen Regisseur, zu sagen, ich muss die Empathie beim Publikum erzeugen mit dem Charakter, weil dann ist es berührt mit dem Stück. Aber er spielt uns ja was vor. Das ist klar, das ist die Vereinbarung, das weiß jeder. Aber er muss es so machen, dass wir einfach hineinkippen in die Geschichte und ganz stark geführt werden von den Schauspielern in dieser Geschichte. Und dann zum Schluss, beim Schlussapplaus, werden wir wieder losgelassen. Wenn man uns loslässt mitten in der Geschichte, dann sind wir schwer wieder einzufangen, wir Publikum. Das heißt, wir müssen wirklich durchgeführt werden. Und da ist der Körper das einzige legitime Zeitmaß und Intensitätsmaß, das uns tatsächlich durchführt. Und wenn wir jetzt schreien, dann brauchen wir einfach unsere Zeit, bis unser Herzschlag wieder das richtige Tempo hat, das ruhigere Tempo, um dann den nächsten Satz sagen zu können. Wenn ich noch im schnellen Herzschlag bin, dann ist das Publikum ja auch noch im schnellen Herzschlag und ist noch nicht bereit. Und wenn das Publikum das Gefühl hat, es kann sich auf den eigenen Herzschlag nicht mehr verlassen, dann steigt's aus, weil sich's dann zu schützen anfängt. Wenn ich jetzt zwei Personen in einen Scanner reinlege, der die Gehirnfunktionen darstellen kann, einer ist ein Schauspieler und er spielt den Schrei und der andere ist einer, der wirklich schreit, würde man da einen Unterschied erkennen? Also, wenn es ein guter Schauspieler ist, wahrscheinlich nicht. Weil der kann sich in diesen Zustand mit seiner Fantasie und Empathie bringen, dass es genauso glaubhaft ist, wenn nicht sogar glaubhafter, als einer, der wirklich schreit. Ich meine, schau dir mal ein Begräbnis an auf Sizilien. Da hast du die Witwe, die wirklich weint, und dann hast du die Trauerweiber, die dafür bezahlt sind, dass sie weinen. Und die weinen so inbrünstig, laut, auffällig und mitreißend, dass wirklich alle anfangen zu weinen. Und bei der Witwe ist man halt immer irgendwie unangenehm berührt, man hat Mitleid und so weiter, aber man fängt nicht unbedingt selber an, außer man ist wirklich sehr, sehr gut befreundet mit dieser Witwe. Aber es würde ein Außenstehender nicht weinen, weil die Witwe weint. Aber wenn ein Trauerweib weint, würde man auch weinen. Und deshalb werden die bezahlt. Aber das möglicherweise wäre es das Kontrollzentrum, das noch irgendwie leuchtet beim Schauspieler, weil er diese Kontrolle soll er auch beim Schreien nicht verlieren, oder? Habe ich das richtig verstanden? Ja, wahrscheinlich das limbische System. Ich bin kein Gehirnforscher, aber es ist irgendwo dieses Kontrollzentrum, ja, das den Unterschied macht, dass ich als Schauspieler sofort sagen kann, soll ich anders schreien oder okay, dann probiere ich es einmal nicht mit Schreien, sondern ich versuche es mit einem verzweifelten Lachen. Okay, kein Problem. Und das kann man als Privatmensch natürlich seltener. Aber er geht dann immer durch diese Vordertür der Empathie, dieses Hineinversetzen, was mit dem ist. Kann aber jederzeit rausgehen und sich überlegen, Moment einmal, anders, geht aber wieder praktisch durch die Empathietür. Ja. Um nach St. Pölten zu kommen, können wir entweder über den Wienerwald fahren oder über Krems fahren oder was immer. Also es gibt verschiedene Wege, zu dieser Emotion zu kommen, zu diesem Meilenstein, wo wir hinwollen. Es gibt noch einen zweiten Aspekt des Schreins, das Schreien des Regisseurs, weil es wird in Deutschland zum Beispiel erwartet von einem Regisseur, dass er brüllt. Dann erst hat er die Autorität vom ganzen Haus. Und wenn man nicht brüllt, dann hat man keine Autorität. Dann glauben die Leute, man meint es nicht ernst, wenn man was sagt. Und das ist nur in Deutschland so. Wenn man in England brüllt als Regisseur, braucht man am nächsten Tag gar nicht mehr zur Probe zu kommen. Oder in Frankreich. Aber in Deutschland ist das ganz Pflicht. Und das ging nicht nur mir so, dem Peter Zadek auch, der ja in England groß geworden ist. Ich bin in Frankreich groß geworden. Also wir sind immer in einem anderen Land sozialisiert gewesen. Und der Zadek hat auch immer in der ersten Woche irgendwann einmal einen Anlass gesucht zu brüllen. Und ab dem Zeitpunkt wurde er ernst genommen. Auch dann, wie er schon der Zadek war. Das ist ganz komisch. Und ich habe dieselbe Erfahrung gemacht, wenn ich in Deutschland inszeniere, an großen Häusern, muss ich immer irgendwann mal brüllen. Und je früher, desto besser, leider, weil dann die Arbeit nachher wesentlich leichter geht, weil alle Leute der Ansicht sind, dass man es ernst meint. Aber in Österreich ist das meiner Meinung nach weniger, also nach meiner Erfahrung. Und ich denke mir halt immer, ich brülle überhaupt nie bei der Arbeit normalerweise, weil ich mir denke, entweder weiß ein Schauspieler, was ich meine, oder er weiß es nicht. Und wenn er es nicht weiß, dann wird er es auch nicht besser wissen, wenn ich brülle, sondern da muss ich es ihm halt einfach besser erklären. Also wenn ein Schauspieler nicht das umsetzt, wie ich mir das wünsche, dann liegt das meistens an mir oder an der Art, wie wir kommunizieren, dass das nicht ganz klar ist, was ich von ihm mir wünsche. Und wenn er es nicht umsetzen kann, dann kann er es ja dann auch nicht besser, weil ich ihn anbrülle, sondern dann ist das vielleicht eine Grenze bei ihm. Thank you.